Gedicht. Ausdruck und Eindruck. Leben, Lebendigkeit erleben. Leben lassen, Leben bilden, das Lebendige formen. Lass alles zu. Lass alles sein, wie es ist. Es sollte dazu kommen, dass etwas geschieht. Etwas geschieht auch mit dir.